Ich glaube, im Wesentlichen geht es bei uns im Podcast darum, dass der Aushilfsjedi ganz viele Monologe zu irgendwelchen Themen hält und ich hin und wieder ja, nein, vielleicht, okay sage und irgendwann total entnervt darum flehe, dass die Folge jetzt bitte endet. Sag Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Aushilfsjedi. Zeilenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Und noch immer aus der Ferne podcastet die Elite. Ja. Grüß Gott. Salut. Ja, wir sitzen wieder nicht beieinander. Das ist schlimm. Schlimm traurig ist sowas. Naja, so läuft der Hase halt. Vielleicht sollten wir mit unserer Community mal gemeinsam twitchen oder so, damit wir uns wieder nah fühlen. Das wäre eine Idee. Da könnten wir dann auch so total tolle Spiele spielen. So sowas wie Minesweeper. oder wir gönnen uns dann tatsächlich mal unser Total War Shogun 2 Duell, das schon lange aussteht. Das kannst du dir ganz schön alleine gönnen. Wir könnten, gibt's in Solitär einen Koop-Modus? Was hast du denn mit Koop? Ja, Konfrontation, Kampf. Ja gut, wir können auch Solitär gegeneinander spielen, aber da erschließt sich mir das Spielprinzip noch nicht so ganz, wie das funktionieren soll. Na, weil wahrscheinlich macht man das wie mit Luftgewehren gegeneinander Teamsport. Aber da kommen wir ein andermal dazu. Okay. Bin schon gespannt. Ja. Wollen wir mal auf unser heutiges Thema hinleiten? Ja, das habe ich ja ganz subtil schon versucht. Ja, aber wir müssen da eine andere Story erzählen. Nämlich, du musst eine andere Story erzählen. Ja, also ursprünglich war es einmal so, es war so gewesen. Ein befreundeter Podcast hatte eine Folge zum Thema Schule. Wozu wir, also in dem Fall wir von unserer Seite aus freundlicherweise eine Audiobotschaft eingesprochen haben. In dieser Folge ging alles drunter und drüber, also so im Schnitt und in der Aufnahme. Und das führte dazu, dass meine Nachricht mit einem ganz schön hart und mehr nicht abgekanzelt wurde, woraufhin der Podcast mitteilte. Wir können ihm ja was vorschlagen, wenn er so weit hört. Er darf eins unserer nächsten Themen vorschlagen und er darf uns dann einen Einspieler dazu schicken, der direkt am Anfang der Sendung kommt. Oh ja. Und dann gehen wir quasi direkt darauf ein und bauen die ganze Folge darauf auf. Oh ja, das ist eine gute Idee. Geil, ne? Ist ein geiles Angebot. Ja. Also, er muss das aber, wir dürfen es ihm nicht erzählen, er muss das hier hören. Genau, und dadurch erfahren wir dann auch, ob er wirklich unsere Folgen hört. Das ist nicht ein guter Deal. Das ist schon ein bisschen evil, aber sehr geil. Ja, und das habe ich dann gemacht. Also ich habe eine Audiobotschaft eingesprochen und die hört ihr jetzt. Einen schönen guten Tag. Hier spricht der Aushilfsjedi. Unter anderem bekannt als die kleinere Hälfte von Die Elite. Ihr habt um ein Thema gebeten. Hier kommt eins. Mein erster Impuls für ein Thema: Warum verkacken wir eigentlich gerade so richtig schön mit Anlauf die Zukunft der Menschheit? Also jeder von uns könnte individuell immer mehr machen, also tatsächlich macht. Auch ich, unter Garantie. Warum also handelt ihr jeweils unvernünftig, obwohl ihr wisst, dass es unvernünftig ist? Also einfach nicht gut für die Umwelt, die Zukunft und alles. Schlechte Laune-Thema? Stimmt. Darum auch mein zweiter Impuls und damit mein eigentlicher Themenvorschlag. Wir hatten bei Die Elite mal eine Folge gemacht, in der wir ein Let's Play unseres eigenen Videospiels simuliert haben. Aber wie sähe denn ein Spiel aus, das ihr entwickelt? Welches Genre? Welche Features hätte dieses Spiel? Ist es Singleplayer, Co-op, Multiplayer? Und wo würdet ihr ganz dreist Ideen klauen, weil sie euch eigentlich gefallen? Also entwerf doch mal das Taschen-Uschi-Spiel. In diesem Sinne, viel Spaß. Quasi ein Gruß aus der Vergangenheit jetzt, oder? Genau, ein Gruß aus der Vergangenheit. Und das war so, dann war es so gewesen, wie ihr selbst gehört habt, das erste Thema haben die uns dann ja freundlicherweise, als wir nach dem Thema gefragt haben, zurückgespielt. Woraufhin wir ja auch unsere Plastik- und weniger Fleisch-Folge machten. Nach wie vor eins unserer Highlights. Genau, und dann lag die Folge, dann lag dieses Thema eine Weile lang rum. Und dann und hast dann, du aufgeräumt. Nee, und dann kam von, dann kam von dem befreundeten Podcast die Nachricht, dass eine Hörerin von denen nachgefragt hat, was es denn mit diesem Thema auf sich hätte. Also was denn aus diesem Thema wurde, ob die das noch machen würden. Und das wurde an mich weitergeleitet und ich dachte mir so, na, das Thema gibt's ja noch. Und es wurde ja nie umgesetzt. Ja, genau. Und selbst wenn es umgesetzt worden wäre, hindert uns ja nichts daran, ganz dreist einfach das Thema zu klauen. Genau. Also unser Thema heute ist, wenn die Taschen-Uschis ein Videospiel wären, was wäre es dann? Moment. Moment, das habe ich nicht vorbereitet. Gut, dann nehmen wir doch deine Vorbereitung. Wenn die Elite ein Videospiel wäre, was wäre es? Also wie würden wir uns als Videospiel umsetzen? Ja, Ich wollte gerade sagen, wenn ich das andere spontan machen würde, dann würden wir erstens keine Frauen mehr als Zuhörerinnen haben und zweitens wären die Taschen-Uschis kein befreundeter Podcast mehr. Ich dachte, ich nehme mal diese Gelegenheit wahr und erwähne, wer der befreundete Podcast ist. Na gut, also das Thema wird bei denen wahrscheinlich einfach nicht mehr aufschlagen und dementsprechend Wart mal ab, also wenn die noch ein bisschen länger in Quarantäne hocken, dann werden sie vor lauter Langeweile auch das noch als Thema benutzen. Nein, das Problem war ja damals, das Timing war ja einfach beschissen, weil die hatten kurz nach der Schulfolge dann tatsächlich eine Folge zum Thema Gaming und dann kam erst mein Themenvorschlag, glaube ich. Also die haben quasi eine Themenfolge aufgenommen, ich habe mein Thema eingereicht und nachdem die Folge dann rauskam, habe ich da auch gedacht so, ja, dann kommt das Thema halt nicht in den nächsten 2-3 Folgen. Ja, na, so ist es. Wie gesagt, das kommt bestimmt noch. Die hören das hier jetzt und dann machen sie es auch. Aber gut, wenn wir denn jetzt ein Videospiel wären, was mir übrigens als Thema düster bekannt vorkommt, was wären wir dann? Naja, dann erzähl doch mal die Geschichte, wie du meinst, wenn wir ein Videospiel wären. Also die Geschichte ist ja die, wir hatten ja in der ersten Staffel mal ein Scherz auf Street Fighter gemacht, denn von Street Fighter gab es ja irgendwann einen Film und von dem Film gab es dann ein Videospiel zum Film. Genau, wir haben dann unser eigenes Let's Play gemacht, wo wir einmal quer durch alle Genres gewandert sind und quasi erzählt haben, wie unser eigenes Videospiel funktioniert. Genau, aber damals halt auf der alten Elite-Basis, also sprich die geheime Weltverschwörung. Genau, ja. Heute sind wir nicht mehr so geheim weltverschwörerisch unterwegs. Wir sind immer noch vielseitig, aber kein so wilder Genre-Mix mehr, dachte ich. Und ich habe mir gedacht, wir sind mittlerweile ein 3D-Open-World-Rollenspiel in einem postapokalyptischen Stuttgart. Okay, also ganz kurz. Also wir fangen mal damit an. Spieleentwicklung hat ja immer zwei Startpunkte. Also entweder den einen oder den anderen. Entweder es gibt eine Spielmechanik, ja, die schon funktioniert und da setzt du dann einfach eine Story drauf. Oder du hast eine Story und entwickelst dafür deine Spielmechanik. Ja. Ich habe den Story-Modus gewählt. Also ich habe mir eine kleine Story überlegt und habe tatsächlich am Ende noch so ein paar offene Fragen, wo Spielmechaniken angeht. Die Prämisse des Ganzen ist jedenfalls, dass das Singularitätsereignis einzutreten droht. Und zwar lief es so ab. Infolge der Corona-Pandemie ist Christian Lindner als einziger Politiker übrig geblieben. Nach dem Motto Singularität first, good fitting fine rip second, Bedenken third, hat er die KI-Forschung vorangetrieben, denn wahre Leistungsträger können damit Geld sparen und die restliche Menschheit durch weitestgehende Automatisierung in die Armut treiben. Donald Trump, erkennend, dass er wegautomatisiert werden würde und im fine rip nicht gut aussähe, ordnet den Atomschlag an. Auf Deutschland. Die Elite überlebt durch Zufall oder aus Trotz. Vielleicht aber auch, weil sie mal wieder versucht hat, Dorobert zu trollen. Und wer Dorobert trollt, kann ja kein schlechter Mensch sein. Und muss, wenn auch entstellt und mutiert, überleben. Statt sich zu wundern, wieso sie überlebt hat, setzen die beiden Helden ihre Mission fort, Podcasts in ganz Stuttgart aufzunehmen. Dabei gilt es, Logikrätsel zu lösen, Glamour- und Instyle-Tests zu bestehen, verstrahlte Kulturhipster als Verbündete zu gewinnen oder zu besiegen, und zwar durch das Bewerfen mit Mozzarella-Kugeln, und die letzten Überlebenden moralisch zu unterstützen. Okay, das damit haben wir das Thema durch. Wir können aufhören? Fertig? Nee. Also ich habe dann weiter, ich habe dann weiter definiert Ziel des Spiels. Dann muss es ein Ziel des Spiels logischerweise geben. Okay. Und zwar alle Stuttgarter Sehenswürdigkeiten zu bepodcasten und ein Unterhaltungslevel von 75 zu erreichen. Und als Bonusziele einen neuen Monitor zum Schnäppchenpreis finden, alle versteckten Ketchupflaschen sammeln. Christian Lindner zu töten und die Singularität zu verhindern, die auch Podcasts automatisieren würde. Oh, okay, also das klingt jetzt so ein bisschen nach GTA in Stuttgart. Okay, du meinst, da steckt so eine, das ist nämlich so tatsächlich, so weit bin ich noch gekommen und dann dachte ich mir, das ist ein cooles Spiel, wenn mir das jemand so pitchen würde, würde ich spielen. Mhm. Aber ich hätte keine Ahnung, wie das Spiel funktionieren sollte. Das heißt, auf Deutsch, du hast jetzt die Story und wir müssen eine Spielmechanik draufballern. Ja, genau. Also wir müssen uns natürlich fragen. Also wie gesagt, es ist ein bisschen rollenspielmäßig. Aber was haben wir für Werte? Was für besondere Fähigkeiten haben die Charaktere? Wie lässt sich Podcasten in einem Rollenspiel umsetzen? Und welche Level natürlich gibt es? Erstmal ist die Frage der Grafik. Mhm. Als allererstes ist es die Frage der Grafik. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn du jetzt so von Open World und Echtzeit sprichst, willst du natürlich Ultra-Echtzeit-Grafik und nicht Retro-Grafik, also keine Pixel-Grafik. Nee, es ist ein hübsches Fallout. Okay. Dann ist es ja so, die Frage ist ja richtig gut, und zwar wie macht man Podcast? Weil tatsächlich, wenn du dich so erinnerst an, ich weiß nicht, kennst du doch den Larry-Teil, den Olli Pocher gesprochen hat? Nein. Summa cum laude? Gott, nee. Also wegen Cum, weißt du? Haha. Ja. Witzig. Summa cum laude. Da geht der Neffe von Leisure Suit Larry, also Larry Lovitch ist, glaube ich, er, und sein Neffe ist dann halt der Typ, der da über den Campus rennt. Und da waren lauter so Minispiele. Da musste er quasi jedes Mal, wenn er eine bezirzen wollte, musste er irgendwie so ein Minispiel machen, irgendwie so Quartern oder was weiß ich was. Okay, so virtuelles Bierpong quasi. Ja, oder du musstest alle möglichen verschiedenen Reaktionstests mit rauf, runter, links, rechts Tasten machen oder sowas. Also ja. Also so ein bisschen wie das bei Mobile Games ist, so quasi bei Pokémon, wo du Würfel landen musst, oder bei dem Harry Potter Spiel, wo man irgendwelche Bewegungen machen muss, ja. Naja, also du siehst halt irgendwo unten am Bildrand quasi Richtungsanzeigen, so rauf, runter, links, rechts, links, ja. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Und die kommen halt mit der Zeit immer schneller und du musst dann halt immer schneller reagieren und darfst da halt keine Fehler machen. Okay. So ein bisschen wie in GTA San Andreas die Tanzgeschichte. Okay. Also und das ist assig, das ist ziemlich nervig. Ja, wobei, das wäre schon wieder so ein bisschen, es wäre eigentlich schon wieder cool, weil das dann eine Hommage an die ganzen Super Nintendo Brawler wäre, wo du ja auch so wilde Tastenkombinationen für diverse Angriffe hattest. Ah, ja, du meinst so Mortal Kombat Fatalities. Ja, oder auch die WWF-Spiele für den Super Nintendo, die hatten ja auch unglaublich schwere Tastenkombinationen. Ja, wobei, das, in dem Fall wäre es ja keine Tastenkombination, sondern ein Reaktionsspielchen. Was jetzt natürlich eine Geschichte ist, die mir auch noch einfällt, die natürlich auch in Sachen Podcast machbar wäre, allerdings du müsstest Segmente zusammensetzen. Ich weiß nicht, kennst du noch The Movies? Nee. Sag mir jetzt so spontan zumindest nichts. The Movies war ein Videospiel von Lionhead. Da hast du ein Filmstudio geleitet und musstest Filme produzieren. Okay. Und der Witz daran war, dass du nicht nur quasi wirtschaftlichen Teil hattest, sondern dass du die Drehbücher schreiben musstest und Darsteller einstellen musstest. Und beim Drehbücher schreiben hast du dann tatsächlich aber auch so So Story-Satzstücke zusammengeklickt, oder? Genau, also in den Filmset selber, du hast dann quasi gesehen, welche Kulissen du hast, mhm, und konntest dann quasi deine Schauspieler da einsetzen und konntest dann tatsächlich am Ende sogar in dem Spiel selber quasi einen Film produzieren, den du im Notfall mitschneiden hättest können und, keine Ahnung, auf YouTube schmeißen oder sonst irgendwas. Cool. Ja, ja, das war ein saugeiles Spiel, ging allerdings komplett irgendwie unter. Das ist schade. Da könnten wir quasi unsere diversen in unser Content-Archiv runtersteigen und unseren Podcast zerlegen und dann so einzelne Baustücke, Bruchstücke da reinschmeißen. Genau, du müsstest dann quasi einfach nur so Audioschnipsel nehmen und müsstest die dann quasi zusammensetzen. Ja. Okay, genau. Und je hochwertiger dein Podcast-Skill ist, desto bessere Ausschnitte bekommst du auch. Genau. Oder? Und du müsstest natürlich gucken. Also da könntest du natürlich noch so ein Reaktions- oder so ein Beobachtungsschema nehmen. Also wir sitzen ja, wenn wir draußen sitzen, öfter an Plätzen, wo auch Leute vorbeikommen. Ja. Und da reagieren wir natürlich auch drauf. Und das heißt, du müsstest quasi, während du die Podcasts zusammensetzt, wahrscheinlich schon reagieren und gucken, ob du irgendwo ein Schnipsel, also du müsstest dir vorher Schnipsel zurechtlegen, machen wir ja auch in gewisser Form. Wir nehmen ja Anekdoten, ein paar Stories und manchmal reagieren wir einfach spontan auf das, was der andere sagt. Und dementsprechend müsstest du quasi dir so ein paar Sachen aus dem Archiv quasi zurechtstückeln und so ein paar Spontaneous einfach zurechtlegen und dann müsstest du quasi, während die Aufnahme läuft, immer diese verschiedenen Versatzstücke reinschieben. Und das kann man dann auch im Koop spielen, da kann einer das Teilen in der Spiel, der andere den Aushilfs-Jedi. Und genau, und dann gibt's irgendwie, wenn man das gut macht, dann gibt es, kann man zusätzliche Waffen finden. Ja, aber Waffen, wen willst du abschießen? Naja, also es ist du hast nicht vergessen, es ist ein postapokalyptisches Stuttgart nach dem Atomschlag. Das heißt, wie gesagt, also es gibt Kulturhipster. Okay. Und Zombies. Und Doro Bär hat wahrscheinlich auch überlebt. Und Christian Lindner, der ist der Endgegner. Okay. Okay, und da musst du dann schießen. Also wie gesagt, ich bin ja immer für Anarcho-Sachen zu haben. Das heißt, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass dass man schwäbische Zombies ganz gut mit badischen Schäufele verhauen könnte. Dass die dann so, dass du da irgendwie Bonus-Schaden mit erzeugen könntest. Das fände ich, glaube ich, sehr witzig. Okay, und wie weit geht eigentlich Stuttgart? Also wie weit geht die Welt des Spiels? Weil das ist ja eine wichtige Frage. Die Welt geht so weit, wie wir wie wir Podcast-Orte wählen. Also alles, was hier mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln zu erreichen ist, also da die S-Bahn bis Bad Urach fährt, könnten wir da den alten Weisen vom Bade besuchen. Der da heißt Chen. Okay. Ja gut, dann nehmen wir auf jeden Fall die... Wobei Cem Özdemir uns noch nicht verraten hat, welche S-Bahn nach Bad Urach fährt. Aber ja, das kann man auch im Laufe der Zeit dann einfach herausfinden. Das ist so wie ich herausgefunden habe, dass ja tatsächlich der S-Bahn-Tunnel bis Anfang der 2000er als Luftschutzbunker gedient hat. Mhm. Also der musste dann wegen Brandschutz Gedönse und Umbauten und so geht das nicht mehr, aber das war so. Die komplette Stammstrecke konntest du dicht machen. So könnte dann die postapokalyptische Elite herausfinden, dass es unter diesem ehemaligen Luftschutzbunker noch eine zweite, so eine Deep State S-Bahn gibt. Ja, oder wir finden natürlich raus, dass der Engelberg-Tunnel auch als Luftschutzbunker schon von vornherein angelegt war. Genau, das wäre auch ziemlich spannend. Weil deswegen habe ich gefragt, weil gerade solche Sachen wie der Engelberg-Tunnel sind ja durchaus außerhalb der Stadtgrenze. Aber der Engelberg-Tunnel ist ein ganz spannendes Phänomen. Und zwar der Engelberg-Tunnel ist ein Tunnel, der ist durch ein Gipskolpergestein gebaut worden. Mhm. Und da, also Gipskolper kennt man ja, die komischen Eigenschaften, kommt Wasser drauf, dehnt er sich aus, ist das Wasser weg, zieht er sich wieder zusammen. Ist natürlich ein total faszinierendes Ding, für einen Tunnel natürlich komplett ungeeignet, deswegen ist dieses Ding auch schon demnächst wieder sanierungsbedürftig. Also so nach 20 Jahren. Top. Kurz, und kurz für mich zum Verständnis, ja. Der Engelberg-Tunnel, das ist hinten an der 81 bei Leonberg, ne? Genau. Okay. Genau, das ist quasi das, damit du nicht durch Leonberg durchjockeln musst oder über den Engelberg drüber jockeln musst. Ja. Okay. Es sorgt natürlich trotzdem dafür, dass du eine ewigen 3-Tage-Strecke um Stuttgart rumfährst, damit du von der 81 auf die 80 kommst, auf die 8 kommst, aber ja, naja. Ja, aber trotzdem, man hat einen Tunnel gebaut. Durch Gips. Genau. Gipskolper. Meinetwegen auch durch Gipskolper. Und irgendwer kam auf die Idee, man könnte ja so einen unterirdischen Bahnhof bauen. Also der ist der eigentlich fertig dann bei die Elite als Spiel? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, aus atmosphärischen Gründen sollte er fertig sein. Okay, gut. Ja, nee, ich dachte nur, weil das ist ja so ein, im Notfall kann man ja sowas als DLC anbieten. Stimmt. Wir müssen ja immer noch mal dazu sagen, Stuttgart 21 heißt nicht, dass das Ding 2021 fertig sein soll, sondern es heißt Bahnhof des 21. Jahrhunderts. Also, ja, wie gesagt, bis 2099 ist da Zeit. Ja, genau. Wobei, also dadurch, dass der Berliner Flughafen jetzt durch ist, fühlen die sich bestimmt engagiert. Ja, wobei, durch ist er ja nicht, er ist ja pleite. An dem Tag, an dem die aufmachen, ist er pleite. Aber er ist trotzdem durch. Naja, aber pleite. Das macht nichts. Also insolvent, zahlungsunfähig, pleite, kaputt, weg, kann weg. Ja gut. Den ja, muss man finanziell erstmal sanieren. Ja, so ist das. Und wenn er finanziell saniert ist, dann kann man ihn wahrscheinlich wieder baulich sanieren. Genau. Gibt's bei Die Elite als Spiel dann wenigstens eine zweite Stadtbahn auf dem Stuttgarter Flughafen? Ich hätte ja jetzt spontan gesagt, den Stuttgarter Flughafen gibt's gar nicht, weil er in Leinfelden liegt. Der liegt auf Stuttgarter Gemarkung zu einem Teil. Ja gut, dann liegt die zweite Stadtbahn auf Stuttgarter Gemarkung. Okay, perfekt. Das ist schön, ja. Da kann man dann wahrscheinlich auch irgendwie Bonuslevel spielen. So beispielsweise keine Ahnung, irgendwie sammel 500 BHs aus dem Dessous-Geschäft, das da ansässig ist. Ach, das ist ein BH-Geschäft. Da ist ein Dessous-Geschäft, warum auch immer. Ich finde das irgendwie verstört, aber es scheint sich wohl zu lohnen. Im Flughafen. Okay. Die wichtigere Frage ist, was ist auf dem Vasen zu dem Zeitpunkt? Der Vasen ist abgesagt. Zu dem Zeitpunkt dann irgendwie ist da so ein Resthaufen von Hygienedemo-Idioten. Ich wollte gerade sagen, da demonstrieren samstags Zombies für mehr Reinlichkeit. Ja, ich hab übrigens der Liebsten jetzt die Tage gesagt, das ist ja schon faszinierend. Auf dem Vasen eine Demo. Also ich meine, ich finde das ja durchaus sehr plausibel und ich weiß auch, was ich im September mache, da demonstriere ich auf dem Vasen durch. mit Bier. Ja, notfalls auch mit Bier. Ja, ich habe mich jetzt gerade ernsthaft gefragt, und zwar, gab es auf dem Vasen zu meiner Zeit schon jemals eine Demonstration, also eine Demo auf dem Vasen? Und ich glaube nicht. Es gibt immer ein erstes Mal. Demo auf dem Vasen? Nee, auf dem Vasen ist immer irgendwas anderes. Zirkus, Vasen, Volksfest, Frühlingsfest, Firmenlauf, irgendwelche komischen Konzerte, Messen, aber Demonstrationen habe ich, glaube ich, noch nie auf dem Vasen erlebt. Nee. Also ja, dementsprechend, wobei, das wäre für das Spiel natürlich ziemlich wichtig. Genau. Wobei, ja, ich finde, weil ich so Zombie-Jahrmarkt-Setting finde ich nochmal sehr viel cooler und da könnte man als Aufgabe dann auch mal stellen, was wir bislang noch nicht gemacht haben, einen Podcast in einer Achterbahn aufzunehmen. Finde ich, dass schon Stuttgarter Frühlingsfest sein sollte. Okay. Ja, das könnten wir ja auch in Fellbach auf dem Fellbacher Herbst machen oder so. Dann ja. Macht man einfach in Fellbach eine Achterbahn noch extra hin. Ja, aber in Fellbach würde ich eher ansiedeln, ein Level, wo man sich durch das Buffet vom Asia-Buffet-Mann durchfressen muss. Okay. Das ist ja die größte Sehenswürdigkeit, die Fellbach zu bieten hat. Stimmt nicht. Gar nicht. Lüge. Fellbach hat total tolle Sachen. Und zwar Fellbach hat erstens den Kappelberg. Ja, und Fellbach hat das einzige Spaßbad in der Region, ich weiß. Ja, und der geilste Effekt an dem Spaßbad ist, dass das Spaßbad eine Spaßbad-Sektion hat. Das heißt, du zahlst Eintritt und kannst ins Bad oder du zahlst Eintritt Deluxe und kannst dann auch noch ins Spaßbad. Das heißt, du hast entweder, keine Ahnung, eine Rutsche oder 5 Rutschen. Verrückt. Geil, wa? Also das fand ich so die, abgesehen davon, in Bietigheim ist ein Spaßbad. Ja gut, aber Bietigheim ist ja Schindiland, das ist schon wieder ganz weit außen. Da kommst du mit der S-Bahn hin. Ja, das stimmt. Da finde ich dann, da bietet unser Rollenspiel schon wieder auch einen Mehrwert. Da musst du nämlich keinen Eintritt bezahlen, um ins postapokalyptische Spaßbad in Fellbach zu kommen. Seid ihr eigentlich früher in Schwimmbäder eingedrungen nachts? Ich war ein kleiner, dicker Nerd. Ich bin nicht über den Zaun gekommen und auch nicht unterm Zaun her. Okay, weil Fellbach hatte ja tatsächlich früher auch ein Schwimmbad, über das man quasi auch über den Zaun einsteigen konnte. Allerdings hatte ich keine Jugend in Fellbach. Du hast es wahrscheinlich auf dem Killesberg gemacht. Auf dem Killesberg. Das machen andere. Und das machen Leute nicht in ihrer Jugend, sondern das machen die in ihrer Adoleszenz. Ja, was jetzt noch ganz wichtig ist bei einem Spiel, ist auch bei der Spielmechanik immer eine Frage. Ist ein Spiel ein Skillspiel? Ja. Oder ist es ein Levelspiel? Also sprich, wirst du mit der Dauer einfach stärker, levelst du auf und es sind dann irgendwelche Weenies einfach nur noch Weenies für dich? Also im Grunde ist es ganz einfach erklärt. Wenn du dich erinnerst zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du Far Cry 5 und Far Cry 5? Nein. Den Nachfolger. Da ist es folgendes. Und zwar, wenn du bei Far Cry durch die Gegend rennst, kannst du mit einer besseren Waffe und einem sauberen Headshot einem ziemlich den Tag versauen. Jetzt ist es so, wenn du bei Far Cry 5 dem Add-on, ja, dem New Horizon oder sowas hieß es, New Dawn, Far Cry 5 New Dawn, wenn du da jemandem einen Headshot verpasst hast, dann musstest du gucken, ist das ein Tier 1, Tier 2, Tier 3 oder Tier 4? Und sprich, wenn die quasi, also die haben da quasi Hitpoints. Und wenn du einem durchschnittlichen Handlanger, der allerdings Level 4 war, einen Headshot verpasst hast, dann fiel der halt nicht um, obwohl du ihn sauber einfach nur die Rübe weggeballert hast. Wenn du dem Level 1 quasi die Rübe weggeballert hast, dann war das alles kein Thema. Und somit war quasi die Open World durch die Levelanzeige der verschiedenen Handlanger und der Typen quasi eingeteilt in, du kannst da noch nicht hingehen. Okay. Das heißt, du kannst ja unterscheiden in der Open World, kannst ja Leute begrenzen, indem du entweder irgendwelche Level Caps setzt oder indem du Storyline-mäßig Sachen abgrenzt. Also ich weiß nicht, du erinnerst dich vielleicht an GTA San Andreas? Boah Gott, das ist so ewig. Da durftest du die Stadt nicht verlassen, weil wenn du die Stadt verlässt, dann jagt dich die Polizei. Also du hast da irgendein kleines Verbrechen begangen und daraufhin hat die Polizei gesagt, ja, verlassen Sie mal nicht die Stadt, weil wenn Sie die Stadt verlassen, dann ja. Also ja. Bleiben Sie in der Stadt. Und somit war quasi gesichert, dass du da bleibst. Mhm. Zum Beispiel in GTA 3 ist es so, da hast du am Anfang dieses kleine Segment, wo du sein kannst, dass der eine Tunnel kaputt, die Brücke ist irgendwie durch einen Unfall kaputt und die andere Brücke ist hochgelassen und damit kommst du quasi aus diesem ersten Bereich gar nicht raus, weil schwimmen konntest du ja in GTA 3 noch nicht, dementsprechend konntest du quasi diesen Bereich nicht verlassen. Ja. Und damit war quasi technisch dafür gesorgt, dass du nur in diesem Bereich bleibst und nicht in die weiteren Bereiche vordringen kannst. Und das musst du ja auch in der Open World, musst du ja immer entscheiden, gebe ich die ganze Welt quasi jemandem zur Verfügung und mach einfach stärkere Mobs oder stärkere Truppen stärker, indem ich ihnen mehr Hitpoints gebe. Mhm. Oder sag einfach, du musst dem einen Helm wegschießen, bevor du ihm einen Headshot verpassen kannst. Das sind solche, ja. Ja, okay, also darauf gemünzt, darauf, ich habe ja als Primärziel festgelegt, alle Stuttgarter Sehenswürdigkeiten bepodcasten und ein Unterhaltungslevel von 75 erreichen. Mhm. Würde ich sagen, es ist schon open-worldig und du wirst gewisse Aufgaben einfach nicht gut lösen können, wenn deine Charaktere nicht gut genug geskillt werden, aber du kannst dich dran versuchen. Okay, dann, also kannst du quasi die Zombies killen. Dran. Du kannst also quasi Zombies killen, auch wenn sie quasi ein bisschen stärker sind, aber da geht es dann auf Skill und nicht auf dein Level an sich. Ja, wobei da würde ich auch, was so die Gegner angeht, würde ich schon sagen, dass die irgendwie adaptiv sind, dass die mit dir auch stärker werden. Okay. Es gibt ein Spiel, das hieß The Fallen. Das war ein richtig krankes Scheißspiel und zwar bist du da irgendwie so ein Typ, der durch die Gegend rennt und mit einem sich durch verschiedene Levels metzgert. Und das ist in 3D. Einer der allerersten Zwischengegner, die da kommen, ist direkt ultra hart und du lernst da so richtig das Ausweichen. Und der ist wirklich super hart. Sprich, es ist nicht so, dass du da ein bisschen mal ausweichst und ja, nett. Sondern ich glaube, du musst zweimal, wenn du es zweimal verpasst, auszuweichen, bist du schon tot. Mhm. Also in dem Fall, genau das meine ich mit Skill. Also wenn du natürlich den Skill richtig drauf hast, dann kannst du auch Gegner legen, obwohl sie kräftig sind. Oder halt, es kommt wirklich nur aufs Level an. Sprich, wenn der eine schießt und dich trifft, bist du sofort instant tot. Dann ist es halt, ja, etwas suboptimal. Mhm. Mhm. Okay, und wo kommt jetzt die Wirtschaftssimulation rein? Weil so ein bisschen Wirtschaftssimulation muss ja sein, oder? Ein Podcast muss einfach im Platzhirsch aufgenommen werden. Nein, nicht Wirtschaftssimulation im Sinne von Gastchat, sondern Wirtschaftssimulation. Also du hast ja... Reicht es nicht, dass wir Christian Lindner töten als Sekundärziel? Ja, aber du musst ja irgendwas auch aufbauen. Du musst ja heutzutage in Spielen musst du ja immer irgendwas generieren. Also beispielsweise in Fallout baust du ja zum Beispiel eine Stadt auf mit. Ja. Oder in auch in Far Cry baust du ja meistens irgendwelche Städte mit auf. Nee, wir geben einfach den letzten Überlebenden ein bisschen Lebensfreude. Also hier wird nichts aufgebaut, hier wird alles angezündet höchstens. Okay, also du weißt doch, ich bin immer fürs Anzünden zuständig, nicht fürs Aufbauen. Okay, aber die Frage ist ja, woher finanziert man sich dann irgendwie? Weil das ist ja auch so eine Frage. Man muss das Ganze ja immer irgendwie ein bisschen querfinanzieren. Ich meine, die Frage ist willst ja auch. Willst du das Spiel jetzt querfinanzieren oder innerhalb des Spiels querfinanzieren? Innerhalb des Spiels, sich selbst querfinanzieren. Du musst ja irgendwie Einnahmen generieren. Sonst kannst du ja keine Waffen kaufen. Oder findest du die nur? Die findest du, es ist eine postapokalyptische Welt. Da ist der Kapitalismus ist als erstes gestorben. Ja. Also dagegen ist so ein Corona-Lockdown echt ein Kindergeburtstag. Also wie gesagt, also wir zünden alles an und den Kapitalismus als erstes und dann läuft das ganz klassisch wie in jedem anständigen D20-Rollenspiel, dass du irgendwie zwar Münzen und Gegenstände sammeln kannst und da irgendwie so random irgendwelche Mersons rumstehen, bei denen du was kaufen kannst, aber nicht so elaboriert. Okay. Und außerdem, wie gesagt, bin ich ja für eher anarchistisch unorthodoxe Waffen. Da kann das halt gut sein, dass da auch in der Gegend einfach was rumliegt. Das heißt, du hast gar keinen Handel und du baust auch nichts auf, du bist nicht kreativ, du bist nicht schöpferisch. Nee, das ist schon ein ganz klassisches Rollenspiel-Ding, sie. Okay, weil tatsächlich, ich entsinne mich noch, erinnerst du dich noch an Assassin's Creed 2? oder Assassin's Creed 3. Da hattest du irgendwie, da warst du als Ezio, bist du aus der Stadt irgendwann in diese Landvilla gezogen. Und hast da so angefangen irgendwie mit Investition hier, Investition da, Investition dort. Und hast dann irgendwie in dein Dorf oder in dein Vorhof der Villa irgendwie, in das Dörfchen, das vor der Villa war, investiert. Und am Ende wurdest du irgendwie so häufig oder so massig mit Geld beworfen, dass du eigentlich dir nur noch die Frage stellen musst, okay, und in was genau investiere ich jetzt noch Geld? Nee. Also das... Finde ich sowieso nicht so geil. Ich finde, dass auch wenn es ein Open-World-Rollenspiel ist, es soll ein Rollenspiel sein, wo es in erster Linie um die Charaktere und ihre Abenteuer geht. Okay, weil tatsächlich, das ist ja immer nur die Frage, die so ein Wirtschaftssystem immer noch mit sich bringt, so dieses Balancing. Weil ja, tatsächlich, ab einer gewissen Geldsumme ist natürlich die Geschichte durch. Also. Ja, nee, da bin ich ganz klassisch unterwegs. Das ist mehr Baldur's Gate als irgendwas anderes, was wir erleben in der Hinsicht. Baldur's Gate 1 oder 2? 2 mit der Ergänzung Die Legenden der Schwertküste. Und dann aber in Open World 3D. In Open World 3D, Postapokalypse Zukunft, ja. Und Ego-Shooter oder Third Person? Also sprich, siehst du dich aus der eigenen Position? Ich hasse First-Person-Spiele. Echt? Warum? Weil ich sau schlecht in First Person bin. Warum? Keine Ahnung, mir fehlt da dieses Hand-Auge-Koordination, Einfühlungsvermögen. Ich brauche Draufsicht. Also du brauchst einen Weenie, den du vor dir siehst. Genau. Okay. Also es darf, also wie gesagt, idealerweise auch wirklich so mehr oder weniger Draufsicht, notfalls der Tomb Raider-Blick. Okay, weil tatsächlich für mich die spannende Frage ist ja, ich brauche ja für mich eigentlich diesen Draufsichtblick, brauche ich ja eigentlich nur, wenn ich irgendwo akrobatisch oder so unterwegs bin, also sprich, wenn ich irgendwo kletter, wenn ich irgendwo stehe oder was weiß ich, wenn ich durch die Gegend renne und einfach nur baller, so Doom-Style, weißt du, dann ja. Brauche ich ja diesen 3D, denn da brauche ich ja diese Draufsicht auf das Figürchen, brauche ich ja nicht. Ja, also ich finde, da besteht auch noch, du hast ja nicht verlangt, dass ich hier ein elaboriertes Konzept vorlege, aber da ließe sich bestimmt auch noch was machen, dass man an gewisse Orte einfach nur kommt, wenn man klettert. Keine Ahnung, dass man irgendwie dass man auf der Spitze des Tagblattturms eine Podcast-Folge aufnehmen muss und dummerweise sind da die Treppenhäuser drin eingestürzt und du musst dann so King Kong-Style an der Fassade hochklettern oder so. Du erinnerst dich, wir haben mal darüber gesprochen, ob wir auf den Killesberg-Turm mit seinen 4 Etagen hochklettern oder hochlaufen wollen, um dort zu podcasten. Ja, pass auf, das wird dann halt auch so laufen. Dann wird eine Videosequenz eingeblendet werden, wo das Zeilenende sich weigert, da hochzuklettern. Und dann wird das Bonusspiel Aushilfsjedis Kurzwelle freigeschaltet, weil du dann da alleine hochklettern musst. Nee, ich will ja da auch nicht hoch. Deswegen frage ich gerade, wie du auf den Tagblatturm kommst. Das ist meine Spielerentwicklung, also kletterst du den Turm hoch. Ja, nee, die Frage war ja, wie kommst du auf den Tagblatturm? Ich möchte ja schon nicht auf den Killesberg-Turm. Weil er mir spontan einfiel als Sehenswürdigkeit in Stuttgart. Ja, also wenn dann der Bonatzturm, der ist nämlich aus massivem Stein. Ja, da waren wir aber schon oben. Ja, aber das wäre ja zumindest mal so eine Wiederholung des Ganzen. Ja, gut, stimmt. Vor allem von dort oben sieht man ja dann das neue, zukünftig fertige Stuttgart 21. Genau. Aber wo wir gerade von den Figuren gesprochen haben, da müssen wir, glaube ich, was wichtig noch, glaube ich, ist, dass die beiden Figuren irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben, glaube ich, so zum Abschluss. Okay. Ich wollte noch auf die Charaktererschaffung bin ich noch gar nicht eingegangen. Da wollte ich nämlich noch rein. Und zwar, da haben wir ja noch eine ganz wichtige Frage. Sind das fixe Avatare, sprich fixe Charaktere, die du einfach nur in ihrer Gestaltung quasi ausarbeiten kannst? Sprich, du hast das Zeilenende, das ist auf jeden Fall definitiv ein Mann und in denen Skills zu skillen, und du hast den Aushilfsjedi in denen den Skills zu skillen, also keine Ahnung, unheimlich lustig kreative Lachen und seltsame Dialekte. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, hohe Charisma und Quirligkeitswerte. Genau. Genau, das ist das eine. Also hast du quasi sowas, oder hast du quasi zwei offene amorphe Massen, die du einfach nur gestalten kannst, also dass du auch quasi das Spiel gendergerecht machen kannst, nämlich auch zwei Frauen zum Beispiel spielen kannst, oder einen Mann und eine Frau oder so. Weil dann wäre es die Taschen-Uschis das Spiel, sorry, aber die wollten nicht, also gibt's ja auch keine gendergerechten Spiele. Ja, aber du kannst quasi, die beiden Protagonisten sind definitiv männlich. Damit gibst du ja quasi Frauen keine Chance, sich in dem Spiel mit den Protagonisten zu identifizieren, außer sie fühlen sich in irgendwelche speziellen Eigenschaften ein. Du kannst das Zeilenende ins Kleidchen stecken. Okay. Ja, nein, die Frage ist ja tatsächlich wichtig, weil du hast ja... Ja klar, also die Frage ist, grundsätzlich würde ich dir bei Spieleentwicklung auch recht geben, und ich würde immer sagen, du musst die Möglichkeit haben, das Ding zu, das anzupassen, aber da es in dem Fall die Elite das Spiel ist, sind die Protagonisten gesetzt. Worüber man nachdenken könnte, ist, ob man die Elite nicht zum Trio ausbaut, dass quasi dass der Spieler nochmal eine eigene Figur ist. Also quasi Gerok und Marlena. Hieß er nicht Gero? Gerok. Hieß er nicht Gero Gerok? Keine Ahnung, also er hieß Gerok, weil es war ja Geroks Ruhe. Ja, okay. Gernot Gerok hier, sagt Gernot Gerok, ja. Keine weiteren Figuren, die sehe ich eher so, die sehe ich eher als NPCs. Ich sehe auch Schafherden durch Stuttgart laufen. Warum Schafsherden? Ja, als Reminiszenz an die erste Staffel und Dolly. Achso, ja, ich habe hier hinterm Haus tatsächlich eine Schafsweide. Ja, wo gelegentlich Lämmlein, ja. Habe ich die Geschichte schon mal erzählt? Da saßen zwei Mädels auf der Wiese und plepperten mit so einem Lämmlein rum, und der Vater stand daneben, und ich bin mit der Liebsten da spazieren gegangen, und da saßen die Mädels da wirklich so und wollten dem, das Schaf streckte so die Zunge raus, und die Mädels wollten dem Schaf dann irgendwie die Zunge züngeln. Es ging dann darauf, dass der Vater, glaube ich, sagte, Mädels, das schmeckt nicht, und ich sagte nur, doch, so mit einem leckeren Süßchen. Also dementsprechend, es gibt Schafe in Stuttgart. Auch hier gibt es Schafe. Ja, die laufen aber normalerweise nur durch die Innenstadt, wenn wieder Impfgegner-Demo ist. Ich frage mich noch was anderes. Und zwar, wie ist das dann eigentlich mit dem Charlottenplatz? Ist das dann der Ort, wo die Bombe hochging? Aber da sitzt der Endgegner. Da muss man Christian Lindner stellen. Den habe ich tatsächlich mal irgendwann, glaube ich, vor Jahr und Tag auf dem Schlossplatz gesehen. Und um die Ecke vom Charlottenplatz ist auch das Staatstheater. Da wäre dann der perfekte Ort für Christian Lindner, weil da ist doch das Dreikönigstreffen jedes Jahr. Ja, ich wollte auch gerade sagen, das ist definitiv, also das Spiel läuft ja Echtzeit, so wie Animal Crossing auch. Aha. Und Christian Lindner ist immer nur am 6. Januar in Stuttgart. Aha. Das heißt, du kannst das Spiel nur am 6. Januar durchspielen. Ja, genau. Deshalb ist Christian Lindner aber auch ein Bonusziel. Ja, und das Primärziel sind die Stuttgarter Sehenswürdigkeiten bei Podcasten. Okay. Eine andere Frage. Ich weiß nicht, kennst du Far Cry 4? Nee, ich glaube nicht. Bei Far Cry 4 ist Folgendes. Wenn du bei Far Cry 4 ankommst, dann holt dich der Diktator aus einer brenzlichen Situation, und der Diktator... nimmt dann deinen Freund oder den Bekannten, den du im Bus kennengelernt hast, nimmt den mit in den Keller, und du hörst dann aus dem Keller Schreie. Und deine Aufgabe ist es eigentlich nur, die Asche deiner Mutter nach dort zu bringen. Das heißt, wenn du Folgendes machst, nämlich sitzen bleibst, und zwar wirklich dort sitzen bleibst, und einfach nichts machst, dann hast du das Spiel auch durchgespielt. Okay. Ja. Und das ist zum Beispiel was ich auch bei Spielen natürlich gerne haben möchte, weil, also, was ist der Effekt, der passiert, wenn du bei Die Elite das Spiel einfach nichts machst? Also, hast du es dann auch durchgespielt? Also, ich meine, du kannst natürlich nichts machen, aber dann Dann, warum spielst du dann? Naja, um zu sagen, du hast es durchgespielt. Also Far Cry 4 und Far Cry 5 kannst du durch das, dass du nicht handelst, durchspielen. Also sprich, nicht handeln sorgt auch für keinen Schaden auf der anderen Seite. Okay, ich verstehe. Wir hatten übrigens über Far Cry 5 schon mal einen Rant laufen, ja, in dem ich erklärt habe, warum nicht handeln in dem Fall Bullshit ist, weil du das Spiel zwar durchgespielt hast, aber nicht. Am Ende nicht mitbekommst. Okay, du hättest also gerne ein Szenario, was passiert, wenn man also wenn du nichts unternimmst, dann kommen so Greifer von oben, weißt wie auf dem Frühlingsfest. In diesen Automaten, wo du Geld reinschmeißt und dann so Stofftiere rausziehst, dann werden die beiden Protagonisten in ein anderes Format geschmissen. Ah, okay, also quasi wie eine dritte Staffel. Schlimmer. Die finden sich dann irgendwie auf einer Raumstation wieder beispielsweise. Wo irgendwie so ein blauer Rat oder so die Macht übernommen hat. Und dann müssen sie da zu Rande kommen. Ein blauer Rat am Rande. Nein, zu Rande. Ein blauer Rat? Ja. Also so die, was ist Thrawn? Thrawn ist blau. Ja, ich sag ja, Schiss, also quasi ein Schissrad. Genau, ein Schissrad. Hieß es nicht Schisma? ja, Schismen gibt es auch. Da wird quasi das Spiel geschieden. Okay, also mit anderen Worten, wenn du nicht handelst, wirst du einfach in ein neues Szenario geschmissen. Dann wirst du in ein schlechteres Szenario geschmissen, ja. Und da steht dann dran, kaufen sie sich das DLC. Sie faule Socke. Nee, also sobald das passiert, dieses schlechtere Level übernimmt dann auch die Macht über dein Gerät. Also gehen wir mal davon aus, dass es wir überbringen das erstmal als Computer. Das übernimmt dann auch die Macht und du kannst einfach nichts anderes mehr machen an diesem Computer, bis du aus dem neuen Szenario wieder rausgekommen bist und wieder im Original Elite-Ding gelandet bist. Erinnert mich so ein bisschen an die Shadowrun-Sessions. Ja. Wenn du einen Decker dabei hattest. Das mag sein. Mir geht es hauptsächlich darum, dass ich die Welt brennen und die faulen Spieler weinen sehen möchte. Nee, folgender Fall. Und zwar, wenn du bei Shadowrun einen Decker dabei hattest, dann ging der ja quasi mit seinem Cyberdeck in die Matrix. Und hat da dann quasi sein Decker-Abenteuer eigentlich erlebt. Und während dieser Zeit war eigentlich der Rest der Gruppe einfach zum Nichtstun verurteilt und konnte eigentlich nichts machen. Ist so ein bisschen wie bei Star Wars, wenn du zwei Jedis irgendwo hast, die drumherum können eigentlich nichts tun, weil alles, was sie tun, kann der Jedi im Zweifel ja ablocken oder wegwischen. Ja, genau. Nur halt, wie gesagt, also im Zweifelsfall crasht deine Hardware, wenn du dich dem Spiel verweigerst. Oh ja, das ist auch schön. Das ist so quasi, wenn du das Spiel schon installierst, dann spielst gefälligst, du Arsch. Genau. Okay. Ja, aber dann kannst du ja nicht sagen, du hast es durchgespielt. Das heißt, wann hat man denn das Spiel eigentlich durchgespielt? Also wenn Christian Lindner, also quasi 6.1. oder wie? Wenn du alle Stuttgarter Sehenswürdigkeiten bepodcastet und ein Unterhaltungslevel von 75 erreicht hast, einen neuen Monitor zum Schnäppchenpreis gefunden hast, die versteckten Ketchupflaschen gesammelt hast, Christian Lindner getötet hast und die Singularität verhindert hast, die auch Podcasts automatisieren kann. Das Dumme ist, dass die Singularität zu verhindern erst im angekündigten zweiten Teil passieren wird. Okay. Ich überlege gerade nur, wer definiert, was Stuttgarter Sehenswürdigkeiten sind, beziehungsweise waren wir wirklich nur bei Sehenswürdigkeiten zum Podcast? Überall, wo wir waren, das waren Sehenswürdigkeiten. Die Klimaanlage des Imbisses auf dem Marienplatz. Seine Eisdiele. Ja, genau. Dadurch, dass wir da gepodcastet haben, ist das ein Pilgerort. Ah, okay. Das heißt, du sorgst auch dadurch, dass du an Orten podcastest, dann dafür, dass die auch zu so heiligen Böden werden, wo quasi keine Zombies mehr sind. Das heißt, auf Deutsch, du hast dann quasi so einen Bottle-Bereich. Genau. Und an welchen Orten du du kannst grundsätzlich überall podcasten kannst, ob es eine Stuttgarter Sehenswürdigkeit ist oder nicht, wird sich dann am Ende zeigen, wenn du den Podcast fertig aufgenommen hast. Und der Radius des Podcasts definiert sich, des sicheren Bereichs definiert sich dann durch die Qualität des Podcasts, die dann, ne? Ja, genau, und deinen Skills. Na siehst du, da hast du doch genau das schon, was ich meinte. Du brauchst quasi eine Story und musst am Ende eine Spielmechanik drauf entwickeln. Ja. Ah, okay, perfekt. Siehst du mal. Ich glaube, so langsam wird's rund, ne? Ja. In diesem Sinne, dann gehen wir jetzt einen Beta-Test und spielen eine Runde und wünschen allen da draußen einfach mal eine gute Zeit, oder? Ja, finde ich gut. Gut, dann mach das doch mal. Ich gehe jetzt zocken, macht's gut. Tschüss.